Nelson of Bad Wheel Rare. What is it? What is hip hop? What is it for you? What you think it is? What is hip hop? Jetzt kommt der eisenharte Rapper. Denn Weiber stehen auf Becher, sind sie ein paar Gramm zu fett, da müssen sie leider auf den Stepper. Fahre zum Fitnesstraining, entweder im Maybach oder Tesla. Vor Ort verbiege ich das Metall, als sei ich Uri Geller. Danach relaxen, werde durch eine Thai-Massage leisure. Das Happy End ukrainisch, Hexe eingereist aus Odessa. Und danach wird diniert, wenn ich der Feinschmecker der Banger. Ich will Wein aus allen Ländern, es kommt nur Feinkost auf den Teller. Du nimmst Teilchen wie beim Bäcker. Ich verreise gern im Jet, fahr an der Coastline, gelbes Wetter. Foto poste, geiles Wetter. Mein Chronograph ist heller als der Mondschein, noch viel greller, aber gibt es Dokus über den Rapper, du wurdest im Lokus seines Kellers. Schlüpf ne Kokosnuss am Fessler, bin noch solo wie der Bachelor. Klatsch für Promo ein paar Rapper, weil sie Homo sind wie Effa. Kronjuwel Beretta, du siehst durch die AK-Flüchtige. Denn MAJ ist ein Brecher, so wie Magersüchtige. Ich mach ein Track mit Jimmy Blue, das ist Hip-Hop. Ich nehme Anabolika, das ist Hip-Hop. Ich mach paar Shisha-Läden auf, das ist Hip-Hop. Ich rappe Hooks ohne Rhyme, das ist Hip-Hop. Ich steh bei Rappern vor der Tür, das ist Hip-Hop. Liegestütze vorm Konzert, das ist Hip-Hop. Ich spiele Batach mit meinem Onkel, das ist Hip-Hop. Flat ist Tim Kabel, das ist Hip-Hop. Der Weiber schlagende, Maybach fahrende, Breitling tragende Kerl, Farid Gangbang, ich bin nicht Karate Andreas. Jeder bringt ein Album, jeder Internet-Gangster und geht damit auf 10 wie Balletttänzer. Hätte man damals nach One-Night-Stands mehr abgetrieben, wär uns einiges an Deutschrap erspart geblieben. Und bevor dein Kopf von mir den Barhocker kriegt, schlag ich auf dich ein, bis mein Schlagstock zerbricht. Ich mach Welle, meine Schwachstelle sind attraktive Frauen. Der größte Teil meines Vermögens ging für Abtreibungen drauf. Was ich dir beibring, steht in keinem wichtigen Buch. Blut ist dicker als Wasser, doch Sperma dicker als Blut. Der Beweis dafür, dass du so ziemlich gay bist. Du trägst die Kappe umgekehrt wie Shirin David. Street authentisch, ich komm im Motorrad rot gepanzert. Denn ich bin ein Brecher, wie der rosa-rote Panzer. Ich mach ein Track mit Jimmy Blue, das ist Hip-Hop. Ich nehme Anabolika, das ist Hip-Hop. Ich mach paar Shisha-Läden auf, das ist Hip-Hop. Ich rappe Hooks ohne Rhyme, das ist Hip-Hop. Ich steh bei Rappern vor der Tür, das ist Hip-Hop. Liegestütze vorm Konzert, das ist Hip-Hop. Ich spiele Batach mit meinem Onkel, das ist Hip-Hop. Flat ist Tim Kabel, das ist Hip-Hop. Auf einmal recorded jeder Pisser jetzt Rap-Tracks. Hipster mit Snapbacks auf Insta und Snapchat. Vor wen machst du Welle mit deinen Silberketten und Uhren? Roland, ich habe eine Shisha-Kette, du Huren. Meine Wampe spiegelt Wohlstand wieder, du kleiner Lauch. Ich hab Lammfleisch, Pilsola und Tauch in meinem Bauch. 100% Mann, geh keinem Jungen an die Wäsche. Doch könnte Justin Bieber auch im Dunkeln nix versprechen. Der Herzensbrecher, ich mach jeder Olle Depri. Und fülle mit Rap-Musik bald Stadien wie Wolle Petri. Stimme deine Hip-Hop-Jam, du kleiner Manfred. Und Tanzschema mir auf den Köpfen, Ibn Amir. Visiere, ziele und schieß und treffe dein Knie. Mein Team plättet dein Team, real, recognize real. Wir sind sofort an Ort und Stelle, wenn deine Tochter ruft. Das Label mit dem Boxhandschuh. Ich mach ein Track mit Jimmy Blue, das ist Hip-Hop. Ich nehme Anabolika, das ist Hip-Hop. Ich mach paar Shisha-Läden auf, das ist Hip-Hop. Ich rappe Hooks ohne Rhyme, das ist Hip-Hop. Ich steh bei Rappern vor der Tür, das ist Hip-Hop. Liegestütze vorm Konzert, das ist Hip-Hop. Ich spiele Batach mit meinem Onkel, das ist Hip-Hop. Flat ist Tim Kabel, das ist Hip-Hop.